zerbrechen, denn du bist so widerlich. Jetzt ist mir das schon wieder, wie auch jeden Tag passiert. Ich muss den Boden wischen, denn ich habe Rauch formiert. Wisch, wisch, wisch, wisch, wisch, wisch, wisch, wisch, wisch, wisch, wisch, wisch. Nur dich würde ich ohne Vorwarnung hinterrücks erdrosseln. Nur dich. Ist schuld. Ich weiß, es ist nicht schwer zu verstehen. Du bist einfach viel zu scheiße. Kannst du denn überhaupt was? Hast du je was gelernt? Oder hat man dir bei der Geburt das Rückenmark? Raus, raus, raus, raus, raus, raus, raus, raus, Rückenmark, raus, raus, raus, raus, raus, raus, raus, raus. Nur dich würde ich völlig skrupellos den Rücken zum Fraß vorwerfen. Nur dich, denn du bist schuld. Ich bin dich ins Wasser.